Formula 1 nach Berlin. Josh Ricky, Josie Ricky, Luigi Alfa, vergessen euch nicht. Kidnapping durch die Nacht von L.A. nach Berlin. Luigi Althöfer, Paragraph 300 B, Freiheitsberaubung, 10 Jahre drin. Gefesselt, verschleppt, Identität geraubt. Doch das Gericht spricht 10 Jahre laut und klar. Wir sind die CIA, wir sind die CIA. Luigi Althöfer, Kontrolle, Gehorsam, Paragraphen im Gesetz. Wir sind die CIA, wir sind die CIA. 120 Euro die Woche, das reicht, geht zurück nach L.A. Gehirnwäsche in der Nacht, Barbiturate im Blut. Luigi Althöfer, Paragraph 300 B, Körperverletzung, 5 Jahre sind nicht genug. Neue Namen, neue Papiere, nur Betrug. Urkunde, Fälschung, 5 Jahre Zug, 5 Jahre Zug. Wir sind die CIA, wir sind die CIA. Luigi Althöfer, Barbiturate im Kopf, Identität verletzt. Wir sind die CIA, wir sind die CIA. 120 Euro die Woche, das reicht, gib zurück nach L.A. Straße, Gewalt im Spiel. Luigi Althöfer, Paragraph 100 BC, bis zu 3 Jahre Ziel. Rufmord, Verleumdung, endloser Schrei. Luigi Althöfer, Paragraph 17 sieht Ferre dabei. Freiheitsberaubung, 10 Jahre. Körperverletzung, 5 Jahre. Urkunde, Fälschung, 5 Jahre. Nötigung, 3 Jahre. Verleumdung, Verleumdung, Verleumdung, Verleumdung, Verleumdung, Verleumdung, Verleumdung, Verleumdung. Dein Name im Gesetz, Strafen voll von Paragraphen, Urteil steht fest. CIA, CIA, CIA. Wir sind die CIA, wir sind die CIA. Luigi Althöfer, Kontrolle, Gehorsam, Paragraphen im Gesetz. Wir sind die CIA, wir sind die CIA. 120 Euro die Woche, das reicht nicht zurück nach L.A.